Alle Türen offen, aber niemand im Hause. Außer Ihnen natürlich. Guten Tag, John. Guten Tag, Captain. Heute nicht raus? Nein, ich regle mich lieber im Sessel und unterhalte mich mit mir selbst. Aha. Und worüber, wenn ich fragen darf? Ja. Wenn Sie es unbedingt wissen wollen, über Vergangenes, Tagebuchgeschichten. Sehen Sie, John, es gibt eine Welt, die einem Engländer, überhaupt den Menschen des Westens, wahrscheinlich immer irgendwie unerklärlich bleiben wird. Ich habe Ihnen doch mal erzählt, dass ich als Sprössling einer rebellierenden Adelsfamilie der Ukraine in Polen aufgewachsen bin. Sie quälen sich also mit Russland herum? Mit einer Geschichte, die mir in Tagebuchaufzeichnungen vorliegt. Ein Romanstoff? Ein Fall. Ein Fall von Verrat, Versagen, den Kopf verlieren. Was weiß ich, die Geschichte ist von Anfang an mit einem Ereignis verknüpft, wie es für das Russland vor dem Ersten Weltkrieg charakteristisch war. Mit einem politischen Mord? Ja, aber die eigentlich interessante Figur ist dabei gar nicht so sehr der politische Attentäter, sondern der andere, der unfreiwillige Gastgeber. Er hieß Kirill Sidorowitsch Rasumow, ein Student, der über einen Notar von einem unbekannten Spender seinen Monatswechsel bezog. Er hatte die nicht ganz unbegründete Vermutung, das Geld käme von einem Fürsten Kusnezow, der damit für eine Jugendsünde bezahlte. Rasumow war schweigsam und fleißig mit dem einzigen Ziel, leidliche Examina und eine leidliche Karriere zu machen. Also wohl mäßig in jeder Hinsicht. Ein bescheidener junger Mann, der sich abmühte, möglichst bald die Qualifikation für die gehobene Regierungslaufbahn zu erwerben. Na und die Tagebuchaufzeichnung? Warten Sie. Nun geschieht es an einem Wintertag. Rasumow kommt nach Hause mit der festen Absicht zu arbeiten und findet einen Besucher vor. Hier steht es. Als ich die Tür zu meinem Zimmer hinter mir geschlossen hatte, da erschrak ich heftig. Gegen den hohen weißen Kachelofen hob sich eine merkwürdige Gestalt ab, in einem eng anliegenden grauen Tuchrock, in hohen Stiefeln und mit einer kleinen Astrachanmütze auf dem Kopf. Ein undefinierbares Grauen ging von dem Fremden aus. Erst als die Gestalt zwei Schritte vortrat, erkannte ich den Besucher. Es war Viktor Viktorowitsch Chaldin, der da stand. Ein junger Student, den ich nur flüchtig kannte. Kirill Sidorowitsch. Sind die Türen geschlossen? Chaldin! Sie? Ja. Was führt Sie zu mir? Hören Sie, Kirill Sidorowitsch. Wir stehen vielleicht nicht ganz im selben Lager, aber ich habe Vertrauen zu Ihnen. Nur zu Ihnen. Sehr erfreut über die gute Meinung. Ich will Ihnen keine Komplimente machen, aber ich weiß, Sie haben Charakter und tragen Ihr Herz nicht auf der Zunge. Mir imponiert diese Zurückhaltung. Deshalb bin ich hierher gekommen. Es hat mich niemand gesehen. Darf ich fragen? Sie haben sicherlich gehört, dass heute Morgen der Polizeiminister ausgeschaltet wurde. Ermordet, ja. Ich war es. Was? Sagen Sie nichts, Kirill Sidorowitsch. Ich habe nicht erwartet, dass Sie mich umarmen würden. Aber ich weiß, dass sich hinter Ihrer Schweigsamkeit Mut verbirgt. Und ein unbestechliches Urteil. Auch Sie haben im Stillen die Despotie dieses Mannes verabscheut. Er war ein gefährlicher Mann, ein überzeugter Mann. Wäre er noch 3 Jahre im Amt geblieben, hätte er uns um 50 Jahre zurückgeworfen und den zarten Keim der Freiheit erstickt. Ein ganzes Jahr lang haben wir ihn beobachtet. Ich und ein anderer. Wir haben unserem Gewissen nichts geschenkt. Gestern Abend wurden wir von einer geplanten Ausfahrt des Ministers unterrichtet. Wir postierten uns getrennt. Er an der Ecke und ich ein wenig weiter oben in der Straße. Eine gute Maßnahme, wie sich zeigte. Eine gute Maßnahme. Der andere warf. Es gab eine furchtbare Detonation, der Schlitten war umgestürzt, aber der Minister trat unverletzt neben den sterbenden Kutscher und beschwor die Menschen, die zusammengelaufen waren, zurückzuweichen. Und dann? Ich drängte mich durch die aufgeregten Leute, die keine Notiz von mir nahmen, und tat ganze Arbeit. Und man hat sie nicht sofort festgehalten? Gesetz der Panik, Kirill Sidorowitsch. Die Menschen stoben auseinander, schreien, brüllen. Mit Ausnahme jener natürlich, die tot oder verletzt neben dem Minister liegen geblieben waren. Es sind also auch Unschuldige umgekommen. Nach meinen Begriffen gibt es in Russland keine Unschuldigen. Jeder Mensch, der Unrecht duldet, ist ein Komplize des Unterdrückers. Und nun kommen Sie zu mir? Weil ich Vertrauen zu Ihnen habe. Sie denken, dass ich eventuell... Ja, Rasumov. Ja. Eines Tages werden auch Sie mithelfen. Sie halten mich für einen Terroristen. Bedenken Sie, dass nicht wir die Zerstörer sind. Leute wie ich sind notwendig, um Platz zu schaffen für so selbstbeherrschte, denkende Menschen wie Sie, Kirill Sidorowitsch. Ich bin kein Wahnsinniger, der für ein paar Sekunden Heldenpose sein Leben opfert. Ihr Denker seid doch in ständiger Auflehnung. Ich bin kein Empörer. Wenn einmal der Tag für euch Denker kommt, dann vergesst nicht, was das Göttliche in der russischen Seele ist. Es ist die Ergebung. Ich bin einer der Ergebenen. Ja, nun gut, aber wie glauben Sie, soll es jetzt weitergehen? Wollen Sie hierbleiben, bei mir wohnen, tagelang, wochenlang? Ich muss verschwinden, so schnell wie möglich. Es ist viel abschreckender für die Bedrücker, wenn der Täter spurlos verschwindet. Wenn man sie doch fasst? Dann werde ich zu schweigen wissen. Ich habe eine Mutter und eine Schwester. Natascha, ein richtiges russisches Mädchen. Sie hat die reinsten Augen der Welt. Die beiden leben im Ausland. Und dort sind auch Freunde von mir, Gesinnungsgenossen. Ich will ja nicht mein Leben retten, Kirill Sidorowitsch. Was liegt denn daran? Sondern nur meine Tatkraft. Deshalb muss ich verschwinden. Und Sie sollen mir dazu verhelfen. Und weiter nichts? Keine große Sache, glauben Sie mir. Ich muss Sie bitten, für mich einen Mann namens Semjanitsch aufzusuchen. Semjanitsch? Eine starke Seele. Der verwegenste Fahrer von St. Petersburg. Ein Lohnkutscher. Hält sich zumeist in einer schmierigen Spelunke am Stadtrand auf. Semjanitsch wird mich zu einer kleinen Bahnstation fahren, wo man mich erwartet. Sagen Sie ihm nur, er soll eine halbe Stunde nach Mitternacht beim 7. Laternenpfahl der Karabelnaja vorfahren. Links vom oberen Ende gezählt. Wollen Sie das für mich tun? Eine halbe Stunde nach Mitternacht an der 7. Laterne der Karabelnaja. Nun gut. Ich vertraue Ihnen. Halten Sie sich still, während ich weg bin. Still wie ein Schatten. Wo ist Semjanitsch? Der hat heute schon früh am Nachmittag seine tägliche Ration zu sich genommen. Wo ist er jetzt? Mit einer Flasche unter jedem Arm zu seinen Pferden gegangen, nehme ich an. Du lügst. Ich muss ihn sehen. Wo ist er? Beruhigen Sie sich doch, Herr. Ich führe Sie in den Stall. Hier muss er sein. Da, sehen Sie. Da liegt er im Stroh und schläft seinen Suff aus. Wir gehen auf. Hey, Ivan Ivanovich! Wach auf, du versoffenes Ferkel! Wach auf! Er rührt sich nicht. Nichts werden sie aus ihm herausbekommen. Ein echt russischer Fuhrmann. Kutschiert seine Troika wie der Teufel. Tja, ich muss zurück in die Gaststube. Nicht ehe du ihn aufgeweckt hast. Zum Teufel, wach auf! Wach auf, du Tier! Da haben Sie seine Antwort. Verflucht, was tue ich nur? Was tue ich? Ich will dich aufwecken. Da, ja, mit der Mistgabel. Wach auf, du Lump! Wach auf! Er hat dich eine starke Seele genannt. Wach auf und fahr ihn, starke Seele! Fahr ihn weg! Befreie ihn! Da. Kaputt. Verflucht! Euer Wecker taugt nichts, Herr. Soll ich vielleicht krepieren? Für die Tat eines Verrückten? Was soll ich denn tun? Verdammt. Was soll ich tun? Ja, was sollte er tun? Sie können sich schwerlich vorstellen, was in seinem Kopf vorging. Ja, man konnte ihn, wenn die Sache herauskam, verhaften, ins Gefängnis werfen, ein Geständnis erpressen. Ja, Rasumov war Russe. Und er wusste, mit welchen Mitteln eine despotische Regierung einen Menschen vernichten kann. Es würde ihm unmöglich gemacht werden, jemals seine Studien fortzusetzen. Er wäre erledigt gewesen. Er philosophierte und fantasierte allerlei krauses Zeug zusammen. Er sah Chaldin vor sich im Schnee liegen. Eine Halluzination? Vermutlich. Er zwang sich, darüber hinwegzugehen. Er hatte Angst. Er vermied jede Polizeiwache, wich vor jeder Patrouille aus. Wissen Sie, John, seine Gedanken kreisten wie ein Karussell, immer um denselben Mittelpunkt, um seine verzwickte Situation. Seine unheimliche Angst vor der Entdeckung, vor dem Verlust dessen, was er anstrebte, vor der Polizei, dem Verhör, der Verschickung, dem Tod. Und er begann, Chaldin zu hassen. Und dann war auch der Entschluss da. Ich zeige ihn an, ja, ich zeige ihn an. Verrat? Mein Gott, ein großes Wort, was ist Verrat? Alles, was ein Mann verraten kann, ist sein Gewissen. Und wo ist mein Gewissen hier gebunden? Habe ich sein Vertrauen herausgefordert? Habe ich ihm einen Anlass gegeben zu der Vermutung, dass ich sein Vertrauen angenommen habe? Nein. Also, es ist nicht mal ein Verrat, wenn ich ihn anzeige. Ich muss ihn anzeigen. Mein Gott, ich brauche jemanden, der mich versteht. Ja, er brauchte jemanden, der ihn verstand, ihn bestätigte. Und da fiel ihm wahrscheinlich der Fürst Kuznetsov ein. Logisch. Der illegitime Papa. Nun ja, als solcher zumindest vermutbar. Der empfing ihn, zunächst etwas unwirsch, aber als er ihn angehört hatte, benahm er sich plötzlich sehr väterlich und fuchsklug. Und eine halbe Stunde später sah sich der Student Rasumov unter der Protektion des Fürsten Kuznetsov vor der gefürchteten Person des Polizeichefs von St. Petersburg. Wir haben den Täter, Exzellenz. Ein Verbrechen von geradezu zynischer Unmenschlichkeit. Exzellenz, der Mörder ist in unserer Hand. Hier, dieser patriotische junge Mann kam zu mir. Nehmen Sie Platz, meine Herren. Aber verstehen Sie doch, Exzellenz, wir haben den Mörder. Durch diesen pflichtbewussten jungen Mann, den die Vorsehung selbst... Ach so, ich habe ihn noch nicht vorgestellt. Herr Rasumov, in seinem Zimmer sitzt der Mörder. Ein Student namens Chaldin. Er hat mich aufgesucht. Mich? Ich kannte ihn nicht. Kaum vom Sehen. Und Sie nehmen an, Herr Rasumov, dass dieser Verbrecher noch in Ihrem Zimmer sitzt? Die Tür ist verschlossen. Ich habe den Schlüssel in meiner Tasche. Er hat von mir verlangt... Wie ist er angezogen? Würden Sie mir bitte etwas darüber sagen? Er trägt einen halblangen, grauen Tuchrock. Ziemlich schäbig. Halblange Stiefel und eine Pelzkappe. Das entspricht unseren Anhaltspunkten. Nehmen Sie doch Platz, Herr Rasumov. Bitte, warum stehen Sie denn noch? Danke. Ob er wohl eine Waffe bei sich hat? Was meinen Sie? Nein. Aber meine Rasiermesser liegen herum, Sie verstehen? Ich verstehe. Wir wollen den Vogel lebendig, Fürst. Und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht ein wenig singen machen könnten, bevor wir mit ihm fertig sind. Chaldin wird nicht sprechen. Das wollen wir abwarten. Die Sicherheit des Zaren und des Volkes zu bewahren, ist kein Kinderspiel. Sie wissen das, Fürst. Oh ja. Und auch Herr Rasumov hier beginnt es wohl zu begreifen. Natürlich. Oder glauben Sie, dass ich aus Angst hier bin? Niemand zweifelt an dem moralischen Wert Ihrer Handlungsweise. Ich zögere nicht anzuerkennen, Herr Asimov, dass dieser Khaldin vielleicht wie ein Stein im Wasser verschwunden wäre, wenn er mit seiner Geschichte nicht an einen so kaisertreuen Russen geraten wäre, wie Sie es sind. Wie lange ist es eigentlich her, dass Sie den Attentäter in Ihrem Zimmer verlassen haben, Herr Asimov? Vor 2 Stunden kam er zu Ihnen, so sagten Sie doch. Ungefähr, Exzellenz. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Und da kam er also in Ihr Zimmer? Nur so? Für nichts? Ich verstehe diese Frage nicht, Exzellenz. Die Vorsehung selbst hat diesen Schuft dazu gebracht, Herrn Rasumov in einem Augenblick geistiger Verwirrung aufzusuchen. So sehe ich das. Möglicherweise aufgrund einer müßigen, spitzfindigen Unterhaltung, die Herr Rasumov ganz und gar vergessen hat. Gefallen Sie sich oft in spitzfindigen Unterhaltungen, Herr Rasumov? Nein, Exzellenz. Herr Rasumov ist ein ernster, konsequenter junger Mensch mit bemerkenswerten Fähigkeiten. Und ich möchte Sie bitten, Exzellenz, dass meine und Herrn Rasumovs Einmischung nicht bekannt wird. Gewiss, Durchlaucht. Herr Rasumov hat von meiner Seite nichts zu befürchten. Er interessiert mich, weil er, wie es scheint, die nützliche Gabe besitzt, Vertrauen einzuflößen. Mich wundert, dass dieser Khaldin ihm seine Tat eingestanden hat. Schließlich wäre es leicht gewesen zu schweigen, wenn es ihm nur darum ging, für ein paar Stunden Unterschlupf zu finden. Es sei denn, er hätte Ihre Beihilfe zu gewinnen versucht. Wie, Herr Rasumov? In grober Verkennung Ihrer Mentalität natürlich. Ich verstehe nicht, worauf Exzellenz hinaus wollen. Ich will auf gar nichts hinaus. Ich weiß nicht, was er wollte. Ich forderte kein Vertrauen, verlangte keine Erklärungen. Schade. Haben Sie keine Ahnung, was er vorhat? Er sprach von einem Schlitten, der ihn eine halbe Stunde nach Mitternacht erwarten soll. An der Karabellna, ja, beim 7. Laternenpfahl. Links vom oberen Ende der Straße gerechnet. Jedenfalls will er um diese Zeit dort sein. Karabellna, ja. Fürst Kuznetsov, da hätten wir ja die Möglichkeit, Ihren Protégé ganz aus dem Spiel zu lassen. Sie meinen, dass Sie den Verbrecher in der Karabellna ja abfassen werden? Oh, ich bin Ihnen äußerst dankbar, Exzellenz. Und nun möchte ich Herrn Rasumov bitten, unverzüglich wieder seine Wohnung aufzusuchen. Ein noch längeres Fernbleiben könnte schließlich doch das Misstrauen des Verbrechers wecken. Euer Exzellenz, Befehl. Bring diesen jungen Herrn zu einem Schlitten, Potapitsch. Zu viel, Euer Exzellenz. Ein anstrengendes Gespräch, scheint mir. Ein gefährliches Gespräch. Rasumov war erleichtert, als er nach Hause fuhr. Und zu Hause erwartete ihn Khaldin. Ja. Nun, was haben Sie ausgemacht? Es ist alles in Ordnung. Sie haben Stjemjanitsch gesehen? Ja. Das ist ein Charakter, was? Ich war in der letzten Zeit ziemlich oft in seinem Haus. Deponierte dort meine Bücher, Flugblätter. Manchmal schlief ich auch im Pferdestall. Dort hatte ich meine Unterhaltung mit ihm. Mein Zimmer hatte ich nämlich aufgegeben, um meine Wirtin nicht in Gefahr zu bringen. Aber mich zu gefährden, das macht Ihnen nichts aus. Wie? Ja, aber Sie sind doch jeder Lage gewachsen. Meinen Sie? Und wenn ich Ihnen nun sage, dass ich Angst habe, erbärmliche Angst, Sie können mir nicht weismachen, dass nicht auch in Ihnen die Angst steckt. Aber wovor sollten wir denn Angst haben, Bruder? Vor den Knoten? Vor den Galgen? Die können den Leib vernichten, aber unsere Seele können sie nicht auslöschen. Sie glauben an ein Fortleben? Nennen Sie es so. Wenn man mich tötet, wird meine Seele, meine Energie in den Körper eines anderen Russen übergehen und weiterarbeiten, bis unsere Aufgabe erfüllt ist. Aber ich habe ja die Absicht, am Leben zu bleiben. Und dafür bin ich verantwortlich, Viktor Viktorowitsch, nicht wahr? Für Ihr pünktliches Zusammentreffen mit diesem Stjemjanitsch. Haben Sie sich eigentlich einmal Gedanken darüber gemacht, wie ein Mann ohne Familientradition, ohne Anhang empfindet? Ich bin so ein Mann. Ich habe keine Familientradition. Meine Tradition ist die Geschichte. Was bleibt mir als die nationale Vergangenheit, von der ihr euch ein paar gewalttätige Enthusiasten losreißen wollt? Sie kommen aus ihrer Provinz. Sie sind da verwurzelt. Aber ich, Khaldin, dieses ganze Land ist mein. Oder ich habe nichts. Sie wird man vielleicht eines Tages als Märtyrer ansehen. Jetzt verstehe ich. Aber was tut ihr denn schon, wenn ihr ein paar Tropfen Blut auf den Schnee verspritzt? Auf diese Unendlichkeit. Auf diese unglückliche Unendlichkeit. Mein Gott. Rasumov. Bedenken Sie doch. Ein arbeitsames, zurückgezogenes Leben. Und plötzlich das. Ich verstehe. Sie sind großherzig, Kirill Sidorowitsch. Meine Tat ist Ihnen ein Abscheu. Und dennoch helfen Sie mir. Ich glaube, Sie haben keine Zeit mehr, wenn Semjanitsch Sie nicht verfehlen soll. Sie müssen gehen. Ja, es ist Zeit. Adieu. Tja, sehen Sie, dieses für westliche Menschen vielleicht unerklärliche, Miteinander des Gegensätzlichen in einer Person, nüchterne Ratio zum Beispiel und hier würde man sagen, sentimentaler oder sogar pathetischer Patriotismus, echte Hilfsbereitschaft und plötzlich Umschwung zum Verrat. Ja, aus Angst, Unsicherheit, Feigheit. Ja, auch, aber nicht nur. Khaldin hatte ja gar nicht so unrecht, wenn er glaubte, dass auch Rasumov gegen die Polizeidespotie der damaligen Zeit eingestellt sein müsste. Hier im Tagebuch Rasumovs finden sich einmal Sätze wie diese. Wirklich, es steht nicht zum Besten in unserem heiligen Land. Eine despotische Bürokratie unterdrückt das Volk. Überall herrscht Misstrauen, die Korruption breitet sich aus, wir brauchen tüchtige Leute, helle Köpfe, ergebene Herzen. Auch Rasumov glaubte an die Notwendigkeit der Errettung Russlands. Sie meinen mit dieser ganz typischen, fast religiösen Verehrung seines Landes? Eben. Na schön, das mag alles psychologisch ein wenig komplizierter abgelaufen sein als bei uns, aber im Grunde war doch die Affäre entschieden in dem Moment, da Rasumov seinen Studienkollegen anzeigte. Als Khaldin das Zimmer verließ und auf die Straße trat, da traf er bestimmt nicht den Teufelskutscher Semjanitsch, den er treffen wollte. Nein, natürlich. Er traf die Agenten der Ochrana. Also, und Rasumov war aus der ganzen Sache raus. Meinen Sie? Nicht? Irrtum, lieber Freund. Jetzt fing's erst an, dieses Zusammenspiel von Schuld und Sühne. Rasumov ging am nächsten Tag wieder in die Universität zu seinen Vorlesungen, als wäre nichts geschehen. Aber man wusste doch sehr bald Bescheid unter den Studenten. Nichts Ganzes natürlich. Dass Khaldin verhaftet worden war, dass er sich mehrfach anerkennend über Rasumov geäußert hatte, dass die beiden zuletzt noch Kontakt miteinander gehabt hatten. Und man glaubte, dass er jetzt auch gefährdet sei. Eben. Und bot ihm nun Unterstützung an, zu verschwinden. Es gab ja allerlei Fluchtwege, schon damals. Sogar der tolle Kostja, ein verludertes Original mit einem reichen Vater im Rückhalt. Selbst dieser tolle Kostja, der sich sonst nie um Politik kümmerte, bot ihm Geld an, damit er ins Ausland gehen konnte. Und er ging? Ja, nach Genf. Aber nicht mit Unterstützung des tollen Kostja. Sondern? Mit einem falschen Pass. Hergestellt im Polizeiministerium. Ach. Ganz einfach, John. Rasumov war nach dieser ganzen Entwicklung jetzt doch nicht nur interessant für die revolutionären Geheimbündler, sondern mindestens ebenso interessant für die Geheimpolizei. Die Protektion des Fürsten Kuznetsov hatte ihn zwar vor allzu viel Unannehmlichkeiten bewahrt, aber sein Alibi hatte ja eine Lücke, wie Sie wissen. Die Zeit im Pferdestall bei Semjanitsch. Ja. Die Räte der Ochrana ritten auf dieser Sache allerdings nicht allzu sehr herum und zeigten auch sonst Verständnis für Rasumovs echte oder gespielte Nervenkrisen. Denn schließlich wurde er immer wieder fügsam. Sehr fügsam sogar. Und man legte die Karten offen auf den Tisch. Ich habe Sie in die Praxis dieses Augenarztes bestellt, Kiris Jedorowitsch, weil es im Augenblick nicht gut wäre, wenn Sie in unseren Ämtern ein- und ausgingen. Denn diese Lumpen überwachen Sie natürlich. Genauso wie mich Ihre Funktionäre überwachen. Zu Ihrer Sicherheit, mein Freund. Und nun sehen Sie sich mal hier die Landkarte an. Ja? An den rot markierten Stellen erkennen Sie die Hauptquartiere, wenn ich so sagen darf, der Exilverschwörer. Dresden, Jena, hier, Stuttgart. Das haben wir alles unter Kontrolle. Aber Genf, ja, Genf, das ist nach unserer Meinung die eigentliche Zentrale. Von da aus werden die verbrecherischen Aktionen dirigiert, die Bomben- und Pistolenattentate. Und die Fluchtwege der Mörder werden dort bestimmt, die diesem Haldin verlegt wurden. Nennen Sie den Namen nicht. Ich hasse diesen Kerl selbst jetzt noch nach seinem Tode. Weshalb nehmen Sie an, dass er tot ist? Weil er mir als Gespenst erschienen ist. Vorgestern Abend, als ich in mein Zimmer kam, lag er auf meinem Bett wie damals in der Mordnacht. In Genf, mein Freund, soll eine sehr realistische Luft wehen. Dort gibt es bestimmt keine Gespenster. Aber dort konzentrieren sich die Köpfe der Verschwörung in Zirkeln, an die unsere Agenten nicht herankommen. Wir wissen von einem Pjotr Iwanowitsch, der im Schloss Borrell bei Genf mit einer millionenschweren Hysterikerin zusammenlebt. Dieser Pjotr Iwanowitsch, ein Hühne von einem Kerl, ist vor ein paar Jahren aus einem sibirischen Straflager entwichen und hat unter einem Pseudonym seinen Fluchtweg zum stillen Ozean geschildert, im Stil eines hochtrabenden Abenteurerromans, ein sogenannter Tatsachenbericht, moralisierend und verlogen. Der Mann soll der Spiritus Rector der Revolutionäre sein. Aber wie gesagt, noch keiner unserer Agenten ist an ihn herangekommen. Und da dachten wir, ich meine seine Exzellenz der Polizeichef, wie auch ihr fürstlicher Protektor, von meiner Wenigkeit zu schweigen, da dachten wir, dass Sie, Herr Rasumov, nach Genf gehen sollten. Nach Genf? Ja. Dort leben übrigens auch die Mutter und die Schwester dieses Haldin. Nein. Wir werden Sie so ausrüsten, Kirill Sidorowitsch, dass Sie im Sinne dieser Leute als absolut einwandfrei dastehen. So, als hätten Sie eine schwierige Flucht hinter sich. Sie werden mit einem gefälschten Pass reisen und mit Empfehlung schreiben. Natürlich müssen Sie sich bei allen diesen Komitees, von denen wir vorhin sprachen, melden und sich weiterempfehlen lassen, ehe Sie in Genf auftauchen. Ich weiß nicht. Ihre Berichte müssen an eine Deckadresse in Wien gehen. Ich weiß nicht. Missverstehen Sie mich nicht, mein Freund. Sie sind durchaus nicht gezwungen, Berichte zu schicken, keineswegs. Ihr Kreditbrief verpflichtet Sie zu nichts. Parole d'honneur. Wenn Sie wollen, können Sie das Geld als ein Stipendium betrachten und in Genf Ihre Studien fortsetzen. Das wäre ein Gedanke. Sie müssen selbst entscheiden, was Sie verantworten können. Sie sehen, mein Freund, wir vertrauen Ihnen. Sie müssten noch heute reisen, ohne Gepäck, versteht sich, damit es wie eine Flucht aussieht. Und wenn Ihnen dieser tolle Kostja Geld geben will, so nehmen Sie es. Sie wissen? Wir wissen. Hier endet das Tagebuch Rasumovs. Und nun, John, ist es Zeit, von meinem Jugendfreund Charles Taylor zu reden, einem Sprachlehrer, der in der Petite Russie von Genf lebt. Dieser Charles Taylor ist ein etwas pedantischer Gentleman aus Yorkshire, für den politische Konspirationen eigentlich keine Realität haben. Die Russen, mit denen er umgehen muss, sind für ihn so etwas wie Naturwidrigkeiten, wahnwitzige. Selbst dieser herkulische Pjotr Iwanowitsch, Sie entsinnen sich. Ach, den Radbitkin erwähnt hatte. Ja, dieser starke Mann im Schloss Borrell bei seiner millionenschweren Revolutionsgöttin war für Taylor nichts anderes als ein Hyperpopanz. Und das Buch, in dem er seine Flucht durch Sibirien schildert, hielt er für grotesken Kitsch. Ja, sicher war es auch Kitsch. Naja, jedenfalls war es ein großer Erfolg. Dieser berühmte Pjotr Iwanowitsch war aber für die Herren in St. Petersburg ein ernstzunehmender Machtfaktor, auf den sie nun Rasumov ansetzten. Übrigens war Taylor sehr um die Damen Haldin bemüht. Ja, aufrichtig verehrte. Besonders Natascha. Das Mädchen mit den reinsten Augen der Welt. Ja. Auf Telas Aufzeichnungen, die mir ebenfalls vorliegen, müssen wir uns nun stützen. Ich musste den Haldins die Nachricht überbringen. Sofort. Ehe ein anderer Fremder mir zuvorkam. Ich hatte die Meldung in einer englischen Zeitung gelesen. Viktor Haldin hatte den Polizeiminister ermordet und er hatte der Verhaftung nicht entgehen können. Ich ahnte, dass es sich furchtbar treffen würde und wusste nicht, wie ich mich verhalten sollte. Und wirklich, als ich bei ihm war, fiel mir nichts ein als ein paar banale Trostworte. Ich verließ sie bald. Erst 3 Wochen später sah ich sie wieder. Guten Tag, Fräulein Natascha. Oh, Mr. Taylor, Sie haben sich lange nicht sehen lassen. Um es Ihnen zu gestehen, ich habe auch heute noch gezögert. Wir haben bisher alle Besuche abgewiesen. Nicht einmal Pjotr Iwanowitsch wurde vorgelassen. Aber es ist gut, dass Sie gekommen sind. Meine Mutter hat schon nach Ihnen gefragt. Ich habe nicht gewagt, nach Ihnen zu schicken. Mamas Verhalten ist beängstigend. Sie sitzt in der Ecke ihres Sofas, angezogen wie zu einem Empfang. Aber sie lässt niemand vor, starrt nur vor sich hin und beantwortet keine Fragen. Und immer wieder ist diese Zeitung in ihren Händen. Immer wieder fragt sie nach weiteren Berichten. Aber es gab nichts weiter in der Presse. Manchmal wird ihr Blick so starr, dass ich fürchte, sie verliert den Verstand. Kann man denn nichts für sie tun? Es gibt etwas, das ihr sofort helfen würde. Das wäre die Nachricht, dass Viktor durch Verrat gefallen ist. Durch Verrat? Ich verstehe nicht. Es könnte doch sein, meint sie, dass Viktor umkam, weil er nicht gerettet sein wollte. Für Mama ist der Gedanke unerträglich, dass Viktor freiwillig auf die Flucht verzichtet habe, dass er einsam und planlos in Nacht und Schnee durch die Straßen von Petersburg irrte. Wirklich, es wäre besser, sie könnte annehmen, dass irgendein Verräter an Viktors Tod schuld ist. Dass Viktor nicht mehr den Wunsch gehabt haben soll, uns wiederzusehen, das kann ich einfach nicht glauben. Sehen Sie, wir entstammen mütterlicherseits einer adligen Rebellenfamilie. Mein Onkel wurde als Rebell erschossen. Mein Urgroßvater kam in der Schlüsselburg um. Andere verschwanden in Sibirien. Immer gehen in Russland Menschen verloren, ohne eine Spur zu hinterlassen. Aber ich jammere Ihnen etwas vor, statt in Schloss Borel Visite zu machen. Gehen Sie nicht nach Schloss Borel, Natascha. Ich verstehe Sie nicht, Mr. Taylor. Warum soll ich den Besuch aufschieben? Kind, Sie sollen überhaupt nicht hingehen. Warum? Ich möchte Sie warnen, Natascha. Ich habe mich viel mit Geschichte befasst in meinem Leben. Die Ehrlichen, Überzeugten mögen selbstlos eine Bewegung beginnen. Am Ende sind sie immer die Opfer. Die Ergebnisse der großen Revolutionen sind verratene Hoffnungen und verzerrte Ideale. Ich möchte nicht, dass Sie solch ein Opfer werden. Ich weiß Ihre Ermahnung zu schätzen, Mr. Taylor. Aber Sie kennen Russland nicht, lieber Freund. Sie wissen nicht, dass in Russland makellose, hochgesinnte Naturen leben. Hervorragende Geister, die schließlich die Zukunft bestimmen werden. Makellose, hochgesinnte Geister. Große Worte, Mademoiselle. Ja, große Worte. Sie stammen von meinem Bruder. Wenn Natascha große Worte spricht, stammen sie bestimmt von ihrem Bruder. Mama? Madame? Weshalb hast du mir die Anwesenheit unseres lieben Freundes nicht gemeldet, Natascha? Du lässt doch niemand vor. Du hättest mich fragen können. Oder wünscht man mich zu isolieren? Aber Mama... Schieb mir diesen Stuhl zurecht, Kind. Nein, keinen Sessel, diesen Stuhl da mit der harten Lehne. Also, was war das mit dieser makellosen, hochgesinnten Natur? Bezog sich das auf diesen Kirill Sidorowitsch Rasumov? Fräulein Natascha hat eine allgemeine These aufgestellt. Vielleicht habe ich dabei tatsächlich an den eigenartigen jungen Mann aus Petersburg gedacht. Er war der Einzige, den Viktor hin und wieder in seinen Briefen erwähnte. Ich höre heute zum ersten Mal von diesem Rasumov. Dieser Mann, dem mein armer Viktor ein so exemplarisches Zeugnis ausgestellt hat, ist hier in Genf. Was? Seit einigen Tagen schon. Wo willst du denn das wissen, Mama? Du gehst ja manchmal aus dem Haus. Ja! Und als du vorhin fort warst, kam die Sekretärin von Pjotr Iwanowitsch. Dieses alte Weibchen mit dem verrunzelten Kindergesicht. Ich sah sie schon vom Fenster aus. Aber du gehst doch sonst nicht an die Tür. Das arme Ding tat mir leid. Ich wollte sie nicht in irgendwelche Verlegenheiten bringen, indem ich sie unverrichteter Dinge wieder gehen ließ. Sie erzählte mir im Auftrag von Pjotr Iwanowitsch, dass ein Herr Rasumov aus St. Petersburg in der Stadt sei. Ein Kombattant von Viktor Viktorowitsch Chaldin. Ein Tatgenosse ihres edlen Sohnes, wie sie sich ausdrückte. Hat er sich auf Schloss Borel gemeldet? Nein, Natascha. Nach den Briefen unseres armen Viktor ist er ein Mensch, der jedem Kontakt nach Möglichkeit ausweicht. Aber man hat ihn hier gesehen. Und, Mr. Taylor, es sind Briefe gekommen, die diesen jungen Mann als eine besonders vertrauenswürdige Persönlichkeit ausweisen. Ich will ihn sehen. Ich will ihn sprechen. Möglichst bald. Heute noch. Was er auch immer von Viktor zu berichten hat, ich will es erfahren. Vielleicht weiß er gar nicht. Schweig still, Natascha. Hören Sie, Mr. Taylor, Sie frequentieren noch diese Zeitungscafés, nicht wahr? Zumindest das Café des Etragis. Vielleicht treffen Sie ihn dort. Und wenn nicht, dann bestimmt auf der Seepromenade. Wollen Sie uns nicht helfen? Woran soll ich ihn denn erkennen? Er wird bestimmt keine rote Nelke im Knopfloch tragen. Sie werden ihn erkennen. Und Sie werden einen Grund finden, ihn anzusprechen. Gut, ich werde es versuchen. Ich ziehe mich jetzt wieder zurück. Sie wollen sich wirklich auf die Suche machen? Für Madame Chalina und vor allem für Sie, Natascha. Aber Kind, jetzt haben Sie einen ausgesprochenen Konterrevolutionär geküsst. Taylor hatte Glück, John. Ja, gab denn Rasumov in Genf seine bisher geübte Zurückhaltung auf? Ich denke, er war misstrauisch und schweigsam. Denken Sie, er bemühte sich von sich aus um Kontakt zu den konspirativen Gruppen. Natürlich in der ihm eigenen Art, aber er tat's. In Taylors großem Bekanntenkreis sprach man von dem merkwürdigen jungen Mann. Man beschrieb sein Aussehen und eines Tages auf der Seepromenade... Er erschrak, als ich ihn ansprach. Ich glaubte an ihm, einen Ausdruck wahrzunehmen, der mir aus Neugier, Verachtung und Misstrauen gemischt schien. Seine Augen begegneten den meinen. Durchaus nicht unangenehme Augen. Herr Rasumov aus St. Petersburg, wenn ich fragen darf. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Mein Name ist Taylor. Engländer? Ja, aber schon seit 20 Jahren hier in Genf. Kontaktmann? Ich verstehe nicht. Sie haben mich hier belauert. Für wen? Dass ich hierher kam, um Sie vielleicht zu finden, kann ich nicht abstreiten. Also wer hat Sie geschickt? Woher kennen Sie mich? Ich kenne Sie nur vom Hörensagen, mein Herr, aber Ihr Äußeres entsprach meiner Vorstellung von Ihnen. Weichen Sie doch nicht aus, Mr. Taylor. Ich beobachtete ihn genau. Er sah intelligent aus und distinguiert. Er stach damit auffallend von dem Durchschnitt der Studenten und der sonstigen Bewohner der Petite Russie ab. Zweifellos, sagte ich mir, ist er ein Fanatiker, vielleicht sogar ein verzweifelter Revolutionär. Aber er ist jung und vielleicht eines gewissen Mitleids fähig. Also, Mr. Taylor, haben Sie mit dem russischen Generalkonsulat zu tun oder arbeiten Sie für Pjotr Iwanowitsch? Bitte äußern Sie sich. Zwei Damen, Herr Rasumov, zwei Russinnen, die ich sehr hoch schätze, baten mich, Sie zu suchen und Sie zu Ihnen zu bitten. Und wer sind diese beiden Damen? Madame und Demoiselle Khaldin. Khaldin. Khaldin. Den Namen müssen Sie doch kennen, Herr Rasumov. Und wenn ich ihn kenne? Und wenn ich ihn nicht kenne? Was geht Sie das an? Spielen wir doch nicht länger Versteck, Herr Rasumov. Man kennt hier in der Petite Russie Ihre Beziehungen zu dem Attentäter. Man kennt Ihre Beziehungen zu Viktor Viktorowitsch Khaldin sehr genau. So. Sehr genau. Es muss Ihnen doch eine Herzenspflicht sein, mit der Mutter und der Schwester Ihres unglücklichen Kombattanten in Verbindung zu treten. Am besten muss ich doch wohl selbst meine Herzenspflichten kennen. Natürlich, mein Herr. Und seien Sie versichert, dass es nicht meiner Art ist, in die Angelegenheiten anderer einzudringen. Und warum tun Sie es dann? Weil Natascha, ich meine Demoiselle Khaldin und ihre Mutter es kaum erwarten können, mit dem Vertrauten des Sohnes und Bruders die Umstände seines Todes aufzuklären. Die Damen neigen zu der Ansicht, dass Viktor Khaldin irgendwie an die Polizei verraten worden sei. Irgendwie? Ja, durch die Narrheit oder Schwäche eines Mitverschworenen. So. So. Die Narrheit oder Schwäche. Wie dem auch sei. Sie hoffen, von Ihnen Aufklärung zu erhalten. Wie sieht sie aus? Ich meine, Mademoiselle Khaldin, ist sie dem Bruder ähnlich? Ich kannte den Bruder nicht. Ist sie, ich meine, diese Demoiselle Khaldin, neigt sie zu großen, leidenschaftlichen Worten? Nein. Natascha hat sich großartig in der Hand. Sie hat wundervolle Augen. Die reinsten Augen der Welt. Ja. Ja. Übrigens auch Madame Khaldin bewahrt Haltung. Aber Sie können sich den seelischen Zustand einer Mutter ja vorstellen. Gar nichts kann ich mir vorstellen. Ich habe weder meine Mutter gekannt, noch habe ich eine Schwester. Ihr Name, Herr Rasumov, ist der einzige, den Viktor Viktorowitsch in seinen Briefen erwähnt zu haben scheint. Aus meiner Person hat er kein Geheimnis gemacht. Ich habe die Briefe nicht gelesen, natürlich nicht. Aber es scheint, dass Khaldin Sie als den zuverlässigsten Tatgenossen charakterisiert hat, der sich denken lässt. Als einen Menschen von makelloser Gesinnung. Es darf Sie also kaum verwundern, dass Mutter und Schwester Sie baldigst zu sehen wünschen. Die Frage ist nur, ob ich Sie zu sehen wünsche. Er stierte mich so merkwürdig an, dass ich kaum weiß, wie ich seinen Ausdruck beschreiben soll. Wir verabschiedeten uns bald, nachdem ich Rasumov die Adresse der Khaldins genannt hatte. Ich hörte noch, wie er eine Droschke rief. Schloss Borel. Schloss Borel. Fahren Sie! Bitte, mein Herr. Guten Tag, mein Herr. Treten Sie nur ein. Ich bin die Gesellschaftsdame, aber vor allem die Sekretärin von Pjotr Iwanowitsch. Seine Schreibfeder. Wie bitte? Ja, seine Schreibfeder. Sehr schweres Arbeiten, Herr, wenn er diktiert. Oft denkt er nach. Dann darf man nicht einmal aus dem Fenster sehen. Sie haben es also nicht leicht. Ganz gewiss nicht, Monsieur. Wenn man bedenkt, dass ich auch noch für das gesamte Hauswesen hier verantwortlich bin. Aber da schwatze ich wieder. Monsieur werden doch nicht verraten, dass ich mit Ihnen geschwatzt habe. Monsieur... Rasumov. Was? Kirill Sidorowitsch Rasumov. Was? Monsieur sind der Mann, von dem man hier seit Tagen spricht? Pjotr Iwanowitsch! Pjotr Iwanowitsch! Herr Rasumov ist da! Ja, ja, gehen Sie nur, Tjokla. Lassen Sie sich nicht länger aufhalten. Sie ist ein wenig zurückgeblieben, ein wenig infantil. Aber auch das hat seine Vorteile. Bester Freund, seien Sie herzlich gegrüßt, Kirill Sidorowitsch. Kommen Sie hier herein. La Visiera liebt diesen kleinen Salon ganz besonders. Sie haben gewiss von der Herrin des Hauses gehört. Ja. Eine begeisterte Anhängerin unserer Ideen. Sie ist mütterlicherseits Schottin und väterlicherseits Französin. Sehr feinnervig, äußerst empfindlich. Thiokla soll uns Tee bringen. Man hat geläutet? Man hat geläutet. Ich gratuliere Ihnen zu Ihrer vorzüglichen Auffassungsgabe. Wenn Sie uns auch noch Tee brächten... Tee, gewiss. Kräutertee nach Madames Rezept? Russischen Tee, natürlich. Also Tee? Und nun, Kirill Sidorowitsch, haben Sie das Wort. Ich habe wenig zu sagen. Umso mehr zu denken. Das passt zu Ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit. Pjotr Iwanowitsch, ich bin nicht außergewöhnlicher als andere Russen, die ins Ausland gehen. Ein guter Witz. Witz? Wieso? Sie können sich doch denken, Kirill Sidorowitsch, dass ich über Dresden und Stuttgart von Ihnen gehört habe und auch aus Russland direkt. Klatsch, Verdächtigungen, Verleumdungen. Wovon sprechen Sie eigentlich? Von den giftigen Pflanzen, die in der Welt der Konspiration gedeihen. Nun, man muss die Vorsicht nicht bis zu hypochondrischem Misstrauen treiben. Sie gehören wie Viktor Viktorowitsch Chaldin zu den Patriziern der Revolution, zu den Aristokraten. Wir vertrauen ihnen. Die Vorfahren meiner Mutter waren vermutlich Leibeigene. Aber was will das besagen? Ich bin Russe, Pjotr Iwanowitsch. Ich trage Russland mit mir herum. Ich bin Russland. Zweifellos. Und dabei wäre ich am liebsten ein Mensch unter vielen. Wollen Sie mir das glauben? Mit wem von uns springt das Schicksal nicht um, wie der Wind mit dem Gras der Steppe? Wer von uns echten Russen ist nicht, wie Sie so geistvoll ausdrückten, Russland? Ja, mein Freund, Sie haben es richtig ausgedrückt. Wir sind Russland. Apropos, Kirill Sidorowitsch, niemand weiß viel von Ihnen bisher. Obgleich Sie mich beobachten lassen? Natürlich beobachtet man Sie. Aber Sie haben sich keiner unserer Gruppen angeschlossen. Das entspricht wohl Ihrer ganz besonderen Art. Aber da ist der Tee. Unsere Tjokla hat ihn mit einer Geräuschlosigkeit serviert, die schon an Ehrfurcht grenzt. Sie müssen dieses einfältige Wesen stark beeindruckt haben. Übrigens ist sie nicht ungebildet. Aber sie gab ihre Studien in einem Lehrerseminar auf, um in Zentralrussland mit einem Revolutionär zusammenzuleben. Einem Bauern, der dann schließlich doch den Nageiken der Kosaken nicht widerstanden hat. Er hat geredet unter der Knute und niemand weiß, ob er an seinen Verletzungen oder an Gewissensskrupeln zugrunde gegangen ist. Schmeckt Ihnen der Tee? Wie? Was ist Ihnen? Ihre Frage kam so plötzlich. Dieser Tee hat leider nicht das Bouquet unserer russischen Mischungen. Und hat sie ihn verlassen? Wer? Wen? Ihre Gesellschaftsdame, den Verräter, meine ich. Sie sollten ihn nicht verurteilen, Kirill Sidorowitsch. Die Fähigkeit, Qualen auszuhalten, ist ungleich verteilt. Natürlich hat sie ihn nicht verlassen. Sie hat ihn betreut, bis er starb. Ein Bauer. Da kommt Madame de Sieber. Madame kommt. Ist gut, ist gut. Stellen Sie sich doch beiseite. Enfin, voilà. Sie machen uns eine große Freude, meine Teure. Mir und diesem erprobten Revolutionär. Er ist diesmal ein wirklicher. Œuvre celui-là. Kirill Sidorowitsch Razumov. Je suis enchantée. Nehmen Sie doch Platz, meine Herren. Ja, wir haben schon seit einiger Zeit von Ihnen gehört, Monsieur Razumov. Aber es wird allgemein Klage geführt, dass Sie sich so verschlossen zeigen. Ja. Pardon, Madame. Sehen Sie sich nur um in diesen Räumen, Herr Razumov. Nichts als gähnende Leere und Plunder. Beraubt hat man mich. Sie sollen sich doch nicht aufregen, teuerste. Wer regt sich denn schon darüber auf, dass es Diebe gibt? Überall Diebe. Diebe und Plünderer. Ich kann mich nicht einmal mehr darüber aufregen, dass es ein veritabler Großfürst war, der mich so ausgeplündert hat. Ja. Mit Hilfe eines fadenscheinigen Gerichtspapiers. Das ist abscheulich. Aber man wird sie von ihren Thronsesseln zerren. Und ich werde das Meinige dazu beitragen. Sie sind eine Stütze für Wankelmütige, meine Freundin. Doch nun zu Ihnen, Monsieur Razumov. Ich weiß nicht allzu viel von Ihnen. Sie sehen anders aus als diese geheimen Sendboten aus Petersburg, diese unmanierlichen Professoren, ungehobelten Studenten, diese schwindsüchtigen Enthusiasten. Schuster mit Apostelbärten, die Pjotr Iwanowitsch empfangen muss. Sie sind von feinerer Art. Aber wirklich, Sie sind unglaublich verschlossen, Monsieur. Kaum ein Wort haben Sie gesagt, seit ich im Zimmer bin. Ich habe zugehört, Madame. Sind Sie ein gewohnheitsmäßiger Fensterspäher, Monsieur Razumov? Madame de Sievre beobachtet sehr scharf. Pflegen Sie zum Fenster zu schauen, sozusagen zwanghaft? Oder hat Sie meine Gartenwildnis so fasziniert? Oder haben Sie ein Gespenst gesehen? Ich habe bisher nur einmal einen Geist gesehen. Ah, eines Toten? Nein, er lebte noch. Damals. Ein Freund? Nein. Ein Feind? Ich habe ihn gehasst. Sie sind ein interessanter Mensch. Ich glaube, ich bin ziemlich unkompliziert. Aha, und wieder dieser Blick zum Fenster. Entschuldigen Sie. Sie haben etwas gesehen? Gewiss, ich... Madame! Monsieur! Demoiselle Haldin! Wie? Was? Wie? Ja, Natascha Haldin beim Garten. Und Sie haben sie nicht hergeführt? Ja, was unterstehen Sie sich denn, Setterfrei? Setter! Aber so haben Sie doch die Gnade, mich jetzt anzuhören. Natascha wollte doch gar nicht hierher. So? Weshalb ist sie dann gekommen? Sie hat nach Herrn Razumov gefragt. Nach mir? Und? Und als ich sagte, dass Sie da sind, Monsieur, ich weiß nicht, was stärker war, Ihr Erschrecken oder Ihre Freude. Aber sie wollte nicht zum Schloss. Sie ging sehr schnell und hörte überhaupt nicht auf mich. So war das. Gehen Sie. Ich will Sie nicht sehen. So ziehen Sie sich doch zurück. Eine infantile Person, aber treu. Ich glaube, ich sollte mich jetzt verabschieden. Ihr Besuch hat mich gefreut, Monsieur Razumov. Sie sind schweigsam, aber das ist gut. Sie sind sensibel und das ist besser. Sie werden herausfinden, dass die allgemeine Unzufriedenheit überall wächst. Und Sie werden erkennen, dass man sie nicht nur einfach für seine Zwecke nutzen darf. Nein, man muss sie vergeistigen. Vergeistigen? Hören Sie auf, Madame, junger Freund. Zu keinem dieser Revolutionsmechaniker, die sich an Pjotr Iwanowitsch drängen, würde ich so sprechen. Es wäre chinesisch für diese Leute. Aber Ihnen, Monsieur, sei gesagt, dass alle schwelende Empörung vergeistigt werden muss. Ja, wenn nicht unsere Diebe und Plünderer nur von anderen Dieben und Plünderern abgelöst werden sollen. Au revoir, Monsieur. Au revoir, Madame. Ach, apropos, wenn Sie Demoiselle Khaldin begegnen, so bringen Sie sie doch einfach hierher. Unbedingt. Sie scheint schüchtern zu sein. Vielleicht ist es der Schmerz um Ihren Bruder. Monsieur? Vielleicht. Der Wunsch von Madame de Sievre sollte Ihnen Befehl sein, junger Freund. Und nun darf ich Ihnen wohl auch die Hand schütteln. Sie haben unser volles Vertrauen, das wissen Sie. Das Wertvollste ist das Wohlwollen, das Sie mir entgegenbringen, Piotr Iwanowitsch. Nun. Ich will Ihnen nicht schmeicheln, aber Sie wissen doch selbst, dass heutzutage keine 6 Studenten in St. Petersburg, Moskau oder Charkow zusammensitzen, ohne dass Ihr Name geflüstert wird. Wenn das keine Schmeichelei ist. Ich musste zu Ihnen kommen, Piotr Iwanowitsch. Es war nicht nur der große europäische Schriftsteller, der mich anzog. Ich wusste, dass ich in Ihnen das Zentrum der Revolution finden würde. Sie werden uns jederzeit willkommen sein. Auf Wiedersehen, Kirill Sidorowitsch. Sie dürfen immer kommen. Sie haben die Sympathie von Madame de Sievre gewonnen. Und denken Sie daran, dass Madame Ihnen aufgetragen hat, Demoiselle Khaldin hierher zu bringen. Habe ich das als meinen ersten Tatauftrag von Ihnen zu betrachten? Es ist vor allem der Auftrag von Madame de Sievre. Sie haben es ja gehört. Aber es ist auch mein, unser Auftrag. Sie sind gewiss der geeignete Mann, uns Natascha zuzuführen. Wir brauchen jetzt jeden Einzelnen. Ich hoffe, Sie bald wiederzusehen. Auf Wiedersehen. Als Rasumow Piotr Iwanowitsch verlassen hatte, verspürte er nur den einen Wunsch, aus dem Park hinaus ans andere Ende der Stadt zu kommen, sich auf sein Bett zu werfen und stundenlang zu schlafen. Ist es möglich, dass ich doch nur ein Schwächling bin? Fragte er sich selbst. Plötzlich hörte er Schritte. Tjokla, die Gesellschaftsdame, stand vor ihm. Zum ersten Mal betrachtete er sie genauer. Sie ist unglaublich schäbig, dachte er. Sogar ihr Haar und ihre Augen sind schäbig. Hier, Herr Rasumow, dieser Weg führt zur Pforte. Ich danke Ihnen. Sie sind sehr liebenswürdig. Schon vorhin spürte ich es. Sie sind ein gütiger Mensch, Herr Rasumow. Verzeihen Sie, ich drücke mich ungeschickt aus. Hier bitte rechts. Ich weiß, was man von Ihnen verlangt hat. Man hat Ihnen aufgetragen, Natascha herzubringen. Tun Sie es nicht. Halten Sie das Mädchen weg von diesem Haus. Sie verlangen also, dass ich mich dem Auftrag von Piotr Iwanowitsch widersetze. Piotr Iwanowitsch ist ein Despot. Ein Despot? Ich sage Ihnen, dass ihm alle Menschen gleichgültig sind, soweit er sie nicht für seine Interessen benutzen kann. Und Madame de Sievre ist ein Ungeheuer, das in Millionen wühlt und die Millionen festhält wie ein Krokodil sein Futter. Sie ist so geizig, dass sie sogar die Streichhölzer nachzählt. Halten Sie das Mädchen fern von den beiden. Oh, jetzt sind Sie ärgerlich. Im Gegenteil, ich freue mich, dass Sie so offen mit mir sprechen. Es ist möglich, dass ich später einmal... Ja, wenn Sie einmal krank werden oder etwas sehr Trauriges erleben, dann werden Sie sehen, dass ich keine unnütze, infantile Person bin. Das Elend und ich sind alte Bekannte. Wenn man Ihnen eine wirklich gefährliche Arbeit gebe... Ich könnte Ihnen helfen. Ich verlange nichts für mich. Und ich habe Mut. Sie wollen fort von hier? Das Leben hier ist schlimm. Gesetzt den Fall, ich wäre wirklich in eine gefährliche Arbeit verwickelt. Für Piotr Iwanowitsch? Nein, nicht für Piotr Iwanowitsch. Dann also allein? Allein. Für Sie könnte ich vieles tun. Können wir vom Haus aus gesehen werden? Wenn er am Turmfenster steht? Piotr Iwanowitsch, warum sollte er vom Fenster aus spionieren? Man erwartet wichtige Leute. Sie versuchen immer, sich unscheinbar zu machen, aber ich kenne sie alle. Menschen mit Decknamen, wie man so sagt. Und drüben in Russland sind auch Menschen mit Namen, heilige Namen sogar. Wie der Zar und der Großmetropolit. Ich glaube, Kyrill, dass die Welt erst besser werden wird, wenn es nur noch die Namenlosen gibt, die keinen anderen Ehrgeiz kennen, als die Früchte ihrer Arbeit zu verzehren. Und dafür würden Sie sich einsetzen? Oh, ich könnte eine Kanone bedienen, wenn ich mit Sicherheit wüsste, dass sie auf das richtige Ziel eingestellt ist. Oh! Was ist? Beinahe hätte ich es vergessen. Ich sollte Ihnen etwas bestellen von Natascha. Sie wird heute Abend am Seeufer sein, beim Pavillon von diesem Limonadier, bei den Bänken dort. Sie trägt ein seidenes Tuch in der Hand an einem Zipfel. Wirklich, ich bin zu dumm. Zum Durchprügeln dumm. Schon wieder Chaldins Schwester. Rasumov erschrak. Einmal würde er ihr begegnen. Er hatte den Zeitpunkt hinausschieben wollen, aber Natascha ließ sich nicht abweisen. Als Rasumov den Park verlassen wollte, sah er Sofia Antonovna auf sich zukommen. Er hatte sie in Zürich kennengelernt. Sie war in Begleitung eines Mannes, der unter den Revolutionären den Namen Nikita Nekata trug. Ein übles Subjekt, von den Revolutionären mit der Ermordung politischer Gegner betraut. Er hörte Sofia Antonovna »Das ist Rasumov« sagen. Nikita antwortete erst nach einer Weile. Rasumov. Rasumov. Wir haben monatelang von nichts als von Herrn Rasumov gehört. Ich hätte lieber Chaldin an seiner Stelle gesehen. Was soll das heißen? Ärgern Sie sich nicht. Das ist die unverblümte Art von unserem Nekata. Und Sie, Sofia Antonovna? Ich habe keinen Grund, aus meinem Herzen eine Mördergrube zu machen. Zumal das unglückselige Schicksal Chaldins jetzt bis ins Letzte geklärt ist. Bis ins Letzte geklärt? Seit gestern wissen wir mit Bestimmtheit, dass er wirklich das Opfer eines Verrats geworden ist. Verrat? Ich habe es immer gewusst. So. Ich habe keinen Augenblick etwas anderes geglaubt. Was nehmen Sie sich heraus? Ruhig doch, ruhig. Aber wissen Sie auch, Kirill Sidorowitsch, dass Ihre Haltung für manchen von uns sehr irritierend ist. Ich glaube, Sie lieben uns nicht sehr. Was soll das nun wieder heißen? Dass Sie Ihre Gefühle wie ein Paket verschnürt haben und durch die Welt gehen, als ob Sie eine Rolle spielten. Eine Rolle? Ja, eine Rolle. Kalt... Kaltschnäuzig. Ja, kaltschnäuzig. So hat es Chaldin auch gesagt. Und der kannte sie doch gut. Wie gut. Nikita. So lasse ich nicht mit mir reden. Dummheiten. Ich weiß sehr gut, was Ihre Anspielungen besagen sollen. Nehmen Sie mich doch mit zu Iwan Iwanowitsch. Lassen Sie mich verhören. Stellen Sie mich auf die Probe. Aber ich lasse nicht mit mir spielen. Madame, Monsieur, man erwartet Sie mit Ungeduld. Gehen Sie vor, Nikita. Fürchten Sie nicht, Madame, dass man uns beide verdächtigen könnte, wir schmiedeten hier im Park ein heimliches Komplott. Aber Sie hätten sich nicht so gehen lassen dürfen. Nikitas Gebell vernimmt doch niemand ernst. Und warum ihn mutwillig kopfscheu machen? Rasumov, ich glaube fast, diese Bitterkeit ist Ihnen angeboren. Angeboren? Glauben Sie nicht, Sofia Antonovna, dass wir alle aus derselben Wiege kommen? Sie meinen Russland? Ja. Aber Sie sollten weniger misstrauisch sein. Nicht so pessimistisch. Sicher haben Sie viel durchgemacht, aber Sie haben auch viel erreicht. Sehen Sie mich an. Mein Haar ist schon grau. Aber meine Tätigkeit beschränkt sich immer noch auf Konferenzen, Missionen, Korrespondenzen. Ihnen war es vergönnt, eine große Tat zu vollbringen. Sagen Sie, Kirill Sidorowitsch, Ist es wahr, dass Sie am Morgen der Tat in die Universität gingen und Vorlesungen hörten? Gewiss, Vorlesungen, gewiss. Warum fragen Sie? Ich erfuhr davon in einem Brief, den mir ein junger Mann aus St. Petersburg schrieb. Sie wurden gesehen. Und was weiter? Ich finde diese Kaltblütigkeit imponierend. Ein Zeichen von ungewöhnlicher Charakterstärke. Es war hart genug. Ich weiß, wie man empfindet, wenn man einen Kameraden verloren hat. Und auf eine so erbärmliche Weise. Durch Verrat. Haben Sie Ihren Freund jemals einen gewissen Siemjanitsch erwähnen hören? Ja. Ja, Siemjanitsch. Ein Kutscher. Ich erinnere mich. Eines unserer letzten Gespräche. Heißt das, dass es kurz zuvor war? Wovor? Sie meinen vor der Tat? Gewiss, nur wenige Stunden. Und wie sprach er von ihm? Wie? Mit Enthusiasmus. Khaldin fasste manchmal eine plötzliche Vorliebe für irgendwelche Leute. Aus purer Vertrauensseligkeit. Da haben wir es. Damit ist es für mich erledigt. Mein Korrespondent hatte nämlich einen Verdacht. Sie wissen wohl nicht, dass Ihr Freund die Absicht hatte, nach der Tat aus St. Petersburg zu fliehen. Er hatte diesen Siemjanitsch dazu ausersehen. Eines Morgens fand man ihn. Er hing an einem Stallhaken. Er hängt. Ja, manche enden so. Und Sie meinen... Es war Reue. Reue? Ja. Es gibt keinen Zweifel, dass er den Plan ausgeplaudert hat. Sagen Sie mir, Sofja Antonowna, ob die Nachforschungen in dieser Angelegenheit auf Befehl geschehen sind. Aber nein. Seien Sie doch nicht so empfindlich. Es gab gar keinen Anhaltspunkt für eine Nachforschung. Absolutes Dunkel. Das war ja auch der Grund, weshalb... Weshalb? Einige Leute waren der Meinung, man solle sie mit Vorsicht aufnehmen, Kirill Sidorowitsch. Also doch. Nicht ich bin es, der misstrauisch ist. Wir wissen jetzt die Wahrheit, das ändert alles. Da ist übrigens noch etwas, das Sie interessieren dürfte. Ja? Siemjanitsch, sagt man, sei ein Gottesleugner gewesen und soll in seinen letzten Tagen unter der Vorstellung gelitten haben, der Teufel selbst sei gekommen und habe ihn durchgeprügelt. Der Teufel. In der Tat, es muss jemand gekommen sein, der den betrunkenen Kutscher im Stall bestialisch durchgeprügelt hat. Wie hat er denn ausgesehen, dieser Teufel? Ein junger Mann, den man niemals zuvor dort gesehen hat und niemals nachher. Lachen Sie doch nicht, Razumov. Der Wirt hat den Herrn in den Stall geführt. Und glaubt der Wirt auch, dass es der Teufel war? Schwer zu sagen. Und Sie, Sofja Antonowna, wie denken Sie darüber? Ich denke, dass es ein verkleideter Polizeispitzel war. Wer brächte es sonst fertig, einen hilflosen Menschen so unbarmherzig zu schlagen? Es wird Zeit, dass ich gehe, Kirill Sidorowitsch. Leben Sie wohl und seien Sie künftig weniger jähzornig und nicht so misstrauisch. Dann werden Sie uns weiterhin noch sehr nützlich sein können. Auf Wiedersehen, mein Freund. Auf Wiedersehen, Sofja Antonowna. Razumov war heiter wie lange nicht mehr. Die Unterredung hatte ihm die Größe der Gefahr enthüllt, im selben Augenblick, da diese Gefahr schwand. Ein unglaublicher Glücksfall war ihm zu Hilfe gekommen. Er brauchte nicht mehr zu lügen. Nur vorsichtig musste er sein. Am nächsten Tag geschah etwas, das mich veranlasste, Razumov abermals zu suchen. In unmittelbarer Nähe vom Schloss Borel fand ich ihn. Herr Razumov? Ach Sie, was wollen Sie? Ich hatte gehofft, unsere Verabschiedung sei endgültig gewesen. Seien Sie bitte jetzt nicht formell, Herr Razumov. Ich weiß, Sie wollen es vermeiden, die Damen Khaldin zu sehen, aber... Reden Sie schon. Madame Khaldin ist gestorben. Ganz plötzlich. Herzschlag. Sie werden nicht von mir erwarten, dass ich über den Tod einer alten Dame, die ich nicht kenne, Trauer empfinde. Fräulein Natascha hat den Wunsch, mit Ihnen zu sprechen. Natascha, Natascha. Also gut, ich komme mit. Natascha bat so dringend. Wie kam es zu diesem plötzlichen Todesfall? Gab es einen bestimmten Anlass? Fräulein Natascha fing die Nachricht auf, dass bei der Verhaftung ihres Bruders tatsächlich Verrat im Spiel war. Und so eilte das Mädchen zu seiner Mutter. Tja, sie konnte nicht ahnen, dass sie sie töten würde. Diese Mutter, die alles eher ertragen konnte als die Vorstellung, ihr Sohn sei schwach geworden. So kann man sagen, dass ein Gefühl des Triumphes ihr zum Mörder wurde. Berauschter Triumphtod zu Babylon. Wie? So heißt das in irgendeiner Ballade. Verstehen Sie nun, dass ich Sie gesucht habe? Seit Monaten habe ich keinen eigenen Willen mehr. Mr. Taylor, bitte treten Sie näher. Das geht über Menschenkraft. Was reden Sie da? Diese Ähnlichkeit. Das ist Herr Razumov. Kirill Sidorowitsch, ich muss diese Hände fassen, die Viktor berührt haben. Aber ich lasse mich gehen. Verzeihen Sie mir, Monsieur Razumov. Ich habe Ihnen nichts zu verzeihen, Demoiselle. Meine Mutter hätte Sie so gern gesehen. Den ganzen Tag über hat sie gewartet. Schrecklich. Ich war im Park von Schloss Borel. Ich weiß. Da bat ich Tschokla. Ich weiß. Ich weiß. Und später bin ich Sofia Antonovna begegnet. Sie hat mir erzählt. Ich lief nach Hause. Ich war so froh, dass ich Mutter diese Nachricht bringen konnte. Und da saß sie in ihrem schwarzen Seidenkleid aufrecht, blickte mich nicht an, als ich kam. Es war, als bemerkte sie nicht, was um sie vorging. Ich habe es nicht beachtet, als ich ins Zimmer stürmte. Diese Absence, meine ich. Es wurde mir erst später bewusst, als ich sie mit der Nachricht getötet hatte. Madame Haldin ist doch in einem Glücksmoment gestorben. Wer weiß etwas von unserem letzten Augenblick? Von der einzigen Sekunde, in der wir vielleicht wissend werden? Sie sprechen sehr schön, Natascha. Und Sie sind sehr schön. Wie können Sie? Ja, auf einem Höhepunkt stand Ihre Mutter im Tode. Denn sie wusste, dass der Sohn nicht entmutigt aus dem Leben gegangen ist. Dass er standhaft geblieben ist. Ja, standhaft. Verrat. Ein Mensch aus der Gosse, habe ich ihr gesagt. Ein Kutscher. Ein Trunkenbold, heißt es. Einen Namen wird er doch wohl gehabt haben, fragte sie. Semjanitsch, habe ich gesagt. Semjanitsch. Sie wiederholte den Namen noch einmal. Plötzlich griff sie sich ans Herz. Dann war es zu Ende. Und so werden Sie sie jetzt liegen sehen. Immer noch in Ihrem schwarzen Kleid. Nein. Nein. Bitte kommen Sie. Razumov sah die Tote. Er sah ihre Augen. Nataschas Augen und seine Augen, mit denen er mich festgehalten hat. Viktor Haldin. In diesem Augenblick wurde ihm bewusst, dass er nicht, wie er gehofft hatte, endlich alles hinter sich habe. Haldin gab ihn nicht frei. Er verfolgte ihn. Razumov verließ das Zimmer, in dem die Tote lag. Ihm war, als sei er in eine Falle geraten. Da hörte er Nataschas Schritte hinter sich. Was ist Ihnen? Nichts. Ich habe Sie gebeten zu kommen, weil Sie müssen verstehen, dass wir glaubten, nun in Ihnen finden zu können, was von ihm geblieben ist. Sein letztes Gespräch führte er mit Ihnen. Ja, mit mir. Und er sagte, Natascha, dass in Ihnen kein Falsch ist, kein Misstrauen, dass nichts Sie dazu bringen könnte, sich eine handelnde, lebende Lüge zu denken, wenn sie Ihnen je begegnen sollte. Sich vorzustellen, dass Sie ein vorbestimmtes Opfer sind. Sie verstehen nicht? Sagen Sie mir, Natascha, glauben Sie an Reue? Was für eine Frage. Ich wollte nur wissen, ob Sie an die Wirksamkeit der Reue glauben. Ja. Dann ist er frei gesprochen. Überdies war Semjanitsch ein betrunkenes Vieh, aber ein Mann aus dem Volk. Aus dem Volk, dem Sie, die Revolutionäre, die märchenhaftesten Hoffnungen aufbinden. Sie müssen nicht alles glauben, was Ihnen aus jener Quelle kam. Sie verbergen mir etwas. Glauben Sie, Natascha, an die Verpflichtung zur Rache? Ich glaube, dass die Zukunft uns allen gnädig sein wird. Revolutionär und Reaktionär, Opfer und Henker. Sie alle werden Gnade finden. Es gibt also keine Rache für Sie? Niemals? Gesetzt den Fall, der wirkliche Verräter Ihres Bruders. Semjanitsch spielte auch eine Rolle, dabei doch gänzlich untergeordnet und unfreiwillig. Nehmen Sie an, dass der wirkliche Verräter ein junger Mann sei, gebildet, ein Mensch mit eigenen Gedanken, dem Ihr Bruder vertraut haben mag. Aber das ist eine ganze Geschichte. Und Sie kennen die Geschichte. Wissen Sie, warum ich zu Ihnen kam? Einfach, weil es niemand in der Welt gibt, zu dem ich hätte gehen können. Verstehen Sie? Die Geschichte, Kirill Sidorowitsch. Die Geschichte. Es ist nichts mehr zu sagen. Asimov machte einen Schritt auf Sie zu. Sie suchte ihn zurückzuhalten. Er blieb stehen und zeigte wie anklagend auf sich selbst. Sie endet hier. Ich bin es. Ich habe Ihren Bruder verraten. Natascha war auf einem Stuhl zusammengesunken. Ich sah sie an, die völlig zerbrochen schien, und gab Rasumov zu verstehen, dass er das Zimmer verlassen solle, weil ihr sein Anblick unerträglich sein müsse. Er starrte mich an, stand wie festgewurzelt, bis er sich plötzlich umdrehte und fortrannte. Wohin? Später erfuhr ich, dass er ins Schloss Borel lief, um seine Geschichte zu Ende zu bringen. Hier bin ich, der Mann des Vertrauens. Hier stehe ich vor euch Lemurengesichtern, vor euch Fratzen und Visagen, die ich niemals hätte sehen sollen und sehen wollen. Hier stehe ich, entlarvt und überführt und geständig. Ich habe Chaldin denunziert. Das war meine Mitwirkung bei der Affäre. Und ich stehe auch mit der Ochrana in Verbindung. Aber nicht mehr lange, denn ich hab das alles satt! Der Revolutionär Nikita und drei andere standen plötzlich Rasumov gegenüber. Bevor er noch Zeit hatte, sich umzuwenden, fielen sie über ihn her. Er wurde gegen die Wand gedrängt. Rasumov wehrte sich nicht. Die drei hielten ihn fest, während Nikita ein wenig zur Seite trat und mit seinen ungeheuren Händen zum Schlag ausholte. Rasumov erhielt einen furchtbaren Hieb auf den Kopf, gerade über dem Ohr. Im gleichen Augenblick hörte er eine schwache, dumpfe Detonation. Dann stürzten sie über ihn her und warfen ihn zu Boden. Er erhielt abermals einen furchtbaren Schlag aufs andere Ohr. Mit einmal verstummten die Leute, die ihn hielten, wurden lautlos, wie Schatten. Er hörte nicht mehr. Nikita hatte ihm die Trommelfelle gesprengt. Er hörte auch nicht die Stimme Tjoklas. Seht euch den an. Der ist betrunken. Immer zwischen den Straßenmann schieben. Ist der Kerl dann von Gott verlassen? Der ist erledigt. Herr Gott, bin ich erschrocken. Aber es war zu spät. Es trifft Sie keine Schuld. Hebt ihn doch auf. Fass an. Was ist, scheint bei Bewusstsein zu sein. Sie, Herr. Er hört nichts. Dies ist das Ende von Rasumovs Geschichte. Oder vielmehr fast das Ende. Denn als man ihn wegbringen wollte, fand sich eine Frau im schäbigen schwarzen Kleid ein, die sagte, sie sei eine Verwandte des Verunglückten. Es war Tjokla, ehemals Gesellschaftsdame bei Madame de Sievre. Sie blieb im Hospital bei ihm und pflegte ihn. Ich hab dir gesagt, dass ich da sein werde, wenn du mich brauchst. Ich werde dich pflegen. Ich werde für dich sorgen. Ich werde für dich hören, wenn du taub bleibst nach diesen furchtbaren Schlägen. Soweit, John, die Aufzeichnung meines alten Sprachlehrers Charles Taylor. Das heißt noch nicht alles. Aber das Übrige, was die weiteren Schicksale seines Genfer Personenkreises anlangt, so äußert er sich leider nur sehr summarisch. Hier diese paar Notizblätter, pedantisch mit Rotstift nummeriert. Römisch 1, Rasumov, der ein taubstummer Krüppel blieb, wurde von Tjokla nach einem Dorf in der Ukraine gebracht. Dort leben sie ziemlich kümmerlich, aber erstaunlicherweise von keiner Seite behelligt. Der Dorfpope soll sie oft besuchen. Römisch 2, auch Natascha lebt wieder in Russland, in einer Stadt im Innern. Sie teilt ihr Werk des Mitleids zwischen überfüllten Gefängnissen und dem grauenhaften Elend von Familien, die ihren Ernährer verloren haben. Sie selbst schont sich nicht. Römisch 3, Madame de Sievre, diese kreischende Hexe von Schloss Borel, verstarb an einer Lungenentzündung, ohne, grandioser Witz, den russischen Revolutionären auch nur einen Pfennig von ihren Millionen zu hinterlassen. Was, Römisch 4, die Stellung von Pjotr Iwanowitsch sehr geschwächt haben soll. Der mächtige, nahezu allmächtige Mann der Konspiration soll jetzt ein russischer Adliger sein, ein gedrungener Typ mit einem Kalmückengesicht und Augen so kalt wie Eisstücke. Und dieser Mann hat sich, das ist fast sicher, in einem Speisewagen in Deutschland mit dem Chef der zaristischen Ochrana getroffen. Zu einem Gespräch, die Bekundung läuft hier weiter auf Zettel Römisch 5, zu einem Gespräch über Nikita Nikator. Dieser Halunke hat tatsächlich für beide Seiten gearbeitet. Erst diese Großfürsten und Gouverneure den Attentätern, dann die Attentäter der Polizei ans Messer geliefert. Tja, und er ist rechtzeitig untergetaucht. Ein unscheinbarer kleiner Spießer im Privatleben. Das Buch, verehrte Hörerinnen und Hörer, das die Geschichte Rasumovs erzählt, kam 1911 heraus. Der Autor selbst hat noch erlebt, wie die Weltgeschichte den Roman weiterschrieb. Er hat noch gelebt, als in Russland nach 1917 die Regierung des Zaren mit den einstigen Revolutionären die Quartiere wechselte, ohne dass der Schrecken, die Unsicherheit, die Not und die Ohnmacht der Menschen gewichen wären. Schwer zu sagen, bei welcher Säuberung Pjotr Iwanowitsch ums Leben kam und ob Sofja Antonowna sich immer im richtigen Kielwasser halten konnte. Schwer zu sagen, ob Natascha, Tjokla, Rasumov den Bürgerkrieg und die Hungersnot überstanden haben und wie sie heute leben, falls sie leben. Undurchsichtig für die Augen des Westens bleibt diese Welt der Gewalt. Rias Berlin brachte nach einem Roman von Josef Conrad Der Mann des Vertrauens von Georg Civier. Die Personen und ihre Darsteller waren Erzähler Hans Lietzau, John Heinz Giese, Chaldin Ernst Jacobi, Rasumov Hans Klarin, Fürst Kuznetsov Siegfried Schürenberg, Polizeichef Wolfgang Spier, Majordomus Jo Becker, Radbitkin Heinz Spitzner, Spelunkenwirt Georg Braun, Kutscher Wolfgang Conradi, Mr. Taylor Konrad Wagner, Natascha Carla Hagen, Frau Chaldin Ruth Hausmeister, Tjokla Bertha Drews, Pjotr Iwanowitsch Rudolf Romberg, Madame de Sievre Ursula Krieg, Sofja Antonowna Tilly Lauenstein, Nikita Nekato Hans W. Hamacher, Trambahnführer Karl-Heinz Meyenburg, erste Männerstimme Otto Czarski, zweite Männerstimme Paul Paulschmidt, dritte Männerstimme Lothar Mann, Epilogsprecher Hermann Schindler. Ferner wirkten mit Hubert Hellwig, Hans Lützow, Werner Röse, Georg Czersich, Josef Wilhelmi. Aufnahmeleitung Axel Jürgen Menz. Schnitt Christa Bargans. Ton Gerhard Dönitz. Regie Hans Lietzau.